1. Praise den Herrn. Main seal, praise den Herrn. 2. Ich werde den Herrn mein ganzes Leben lang preisen und meinem Gott Loblieder singen, solange ich existiere. 3. Verlust du nicht auf Fürsten oder auf Menschen, denn sie können kein Wahrhilf leisten. 4. Wenn atem entwächt, kehren sie oder zurück und diesem Tag enden all ihr Planen vorhaben. 5. Glücklich ist Dergenage, des sen Hilf vom Gott Jacobs kommt und der sein Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. 6. Er hat Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin existiert, erschaffen und holt sein Treue für immer. 7. Er verschafft den Unterdrückten Gerechtigkeit und gibt den Hungrigen Nahrung, der Herr befreit zu dem die Gefangenen. 8. Der Herr öffnet die Augen der Blinden, richtet die Gebügten auf und lehrt die from men. 9. Der Herr beschützt die Fremden, unterstützt Weisen und Witwen, doch erfährt die Gottlosen auf Irrige. 10. Der Herr wird für immer König sein, dein Gott, O Zion, der Generation in Hindage. Praise den Herrn.